Deutschlandfunk. Nachtradio. Ganz genau, und im Nachtradio hören Sie heute den Soundcheck. Wie Sie wissen, gibt es sowieso nur zwei Arten von Musik, nämlich Country und Western. Und genau das hören Sie zumindest die nächsten zwei Stunden hier im Deutschlandfunk. Guten Abend, am Mikrofon ist Knut Benzner. Please don't ever leave me, or it would break my heart. Don't take away the love I treasure so. Please don't ever leave me, my world would fall apart. I'd lose the only love I'll ever know. If I can have my way with you, I'll always stay. But if you say goodbye, my heart inside will die. Please don't ever leave me, and the happiness I've known, I couldn't bear to live my life alone. The arms of another would only make me blue. I know that I was wrong to hurt you so. Please don't ever leave me, no one compares with you. I know that I will never want to go. If I can have my way with you, I'll always stay. But if you say goodbye, my heart inside will die. Please don't ever leave me, and the happiness I've known, I couldn't bear to live my life alone. Fast 50 Jahre alt, dieser Song, dieser Titel. Und das ist ein Mann gewesen, der Ernie Chiffin hieß oder heißt, ich weiß nicht mal, ob er noch lebt. Der hatte Mitte der 50er und Ende der 50er ein paar gute Jahre bei Sun Records in Memphis, Tennessee. Und eine Firma aus Norddeutschland, aus der Nähe von Bremen, die sich auf sowas spezialisiert hat, hat Ernie Chiffin wieder veröffentlicht. Laughing and Joking heißt die CD. The Sun Years. Und der Song, der hieß Don't Ever Leave Me. Alessia Nugent, oder Alessia Nugent, hat ihre zweite CD veröffentlicht. A Little Girl, A Big Four Lane heißt diese CD. Eine ganz gute Sängerin, die sogar schon einmal für einen Grammy Award vorgeschlagen worden ist. Und von ihr hören wir den Song Where His Wheels Left the Road, Alessia Nugent. Where his wheels left the road, broken glass and twisted steel, were the only traces left of that worn out Oldsmobile. Oh, the mist hung on that mountain like a winter overcoat, and the deputies found him where his wheels left the road. He had left the Diamond Horseshoe, drank that whiskey river dry. His sister and his secret no one knows. He was not out on that highway when his wheels left the road. It was back in that old bar room in the smoking neon lights. He was dancing with a woman just before he crossed the line. His Wheels Left the Road, Alicia Nugent, von der CD, ich sagte es, mit dem Titel A Little Girl, A Big Four Lane. Eine CD, die eigentlich eher der Bluegrass-Musik gewidmet ist, und dieser Titel ist so eine Art Ausnahme auf dieser CD. Sarah Farmer ist Kanadierin aus Ontario. Sie kombiniert Folk und Country und das, was man heutzutage vielleicht Amerikaner nennt, und irgendwann hat sie angefangen zu singen, und ihre CD heißt I'm a Mountain, und es geht darum, dass Glaube, Liebe und Hoffnung tatsächlich Berge versetzt. Und du hast einen Titel auf ihrer CD mit dem Titel eben I'm a Mountain von Sarah Farmer. Der ist von Dolly Parton geschrieben worden. Will he be waiting for me? Und den hören wir jetzt. I can still see that lonesome road stretched out before me, the road that led me out of his life. And I can still feel the tears he cried on my shoulder the day that I told him goodbye. I never should have left him, never should have gone. Oh, what a crazy fool I've been. Will he be waiting for me? He will be, won't he? And will he take me back again? He will be waiting for me. He will be, won't he? Oh, will I find his love for me has faded and has died? He will be waiting for me. He will be, won't he? Oh, will I find that this time I'll be the one to cry? Shade the path that I am walking as I make my way up that road again. The smell of mountain laurel fills the air with sweet perfume. My heart beats faster as I reach my journey's end. I wonder if he missed me, wonder if he wants me. I wonder, does he love me still? Will he be waiting for me? Oh, how I hope he will. He will be waiting for me. He will be, won't he? Oh, will I find his love for me has faded and has died? He will be waiting for me. He will be, won't he? Oh, will I find that this time time I'll be the one to cry. From the ground, and no one talked about the grin that slapped heaven in the face and took hell for a spin. And in the midst of that shift was a red-headed girl just trying to hold up her chin. Hearted man silenced the games and toughened her hands. When she grew up, she painted her way into a city in which she remained unafraid. And where they all embraced the grin that slapped heaven in the face and took hell for a spin. And in the midst of that shift was a red-headed girl just trying to hold up her chin. She married soon after to a boy from Hull, lived in London and been to Rome. They had a baby girl who put stars in their eyes, brought the Lord's love and back into their lives. It brought Daddy to his knees and her kids to their feet. And we talk about the grin that slaps heaven in the face and takes hell for a spin. And after the shift, there's this red-headed girl who can hold up her chin. Frau, nochmal Kanada, Alana Lewandowski. Alana Lewandowski, ebenfalls Kanadierin. Unsettled Down heißt ihre CD und der Song, der hieß Redheaded Girl. Vorne auf dem Cover sitzt sie auf der Kühlerhaube, mitten auf dem Feld eines, naja, mittlerweile eines alten Autos. Eines Autos aus Wolfsburg, dieser Käfernachfolger. Golf hieß er, der damals relativ kantig und fürchterlich und schrecklich aussah. Unsettled Down, Alana Lewandowski, Red-Headed Girl, der... If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains around my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as there's a ghost that you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts would tell. Just like a paperback novel, the kind that drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. But heroes often fail. You won't read that book again because the ending's just too hard to take. Away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene. I'll bring in all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. The story's always in. If you read between the lines, you know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. Er hat in den letzten Jahren seines Lebens immer Lieder gesungen, die sonst vielleicht vergessen worden wären. Johnny Cash war das, was hat man gehört? American 5, The Final Recordings, 100 Highways. Und er singt wie auf American 1 bis 4, also von 1 bis 4, Lieder, die andere geschrieben hat. In diesem Fall auf dieser CD sind das Songs von Bruce Springsteen, Don Gibson, Larry Gatlin und eben, wie gehört, Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Es gibt eine andere neue Johnny Cash CD, wobei neu in diesem Fall Quatsch ist, denn die Songs sind aus der Mitte der 70er Jahre. House of Cash Recording Studio heißt diese CD von seiner damaligen Schallplattenfirma, jetzt veröffentlicht. Er war damals bei Columbia dann aufgegangen, in Sony, beziehungsweise aufgekauft worden von Sony. Diese Firma Columbia, die hatte ihn in den 80ern rausgeschmissen, weil er keine Platten mehr, es gab damals noch Schallplatten, keine Platten mehr verkauft hat. Und nun erinnert sich halt die Nachfolgefirma an ihn, da er tot ist, und veröffentlicht eine Doppel-CD mit diesem eben genannten Titel. House of Cash Recording Studio, das Haus ist abgebildet, auf der CD oben links, ganz klein. Und in der CD, in dem Booklet auch, und in diesem Haus, das er mit seiner Familie bewohnte, hatte er halt ein kleines Studio und hat sich da mit der 70er hingesetzt und ein paar Songs aufgenommen. Eine Doppel-CD ist dann jetzt daraus geworden. Aus dieser Doppel-CD hören wir einen Titel, ein Traditional ist das. Es geht um ein weißes Haus auf einem Berg, und da findet man vielleicht nicht nur seinen Glück, sondern auch Gott, Father Long heißt der Titel. Es gibt eine, ja, eigentlich die schönste Version dieses Songs. Die ist von den Birds auf der gleichnamigen LP aus dem Jahr 71, 72. Aber die schon von Johnny Cash, die ist auch nicht schlecht. Johnny Cash also nochmal und Father Long. Tempted and tried, we're oft made to wonder why it should be thus all the day long. While there are others living about us, never molested, though in the wrong. Father along, we'll know all about it. Father along, we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. When death has come and taken our loved ones, it leaves our home so lonely and drear. Then do we wonder why others prosper, living so wicked year after year? Father along, we'll know all about it. Father along, we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. Hit the most, Nothing has been spoken. There's not a lot to see, but something has been broken. That's how it feels to me. We had a harmony. I never meant to spoil. Now it's lying in the water. Like a slick of oil, the tide is running out to sea. Under a darkening sky, the night is falling down on me. And I'm a-thinking that I should head on. Und Emmylou Harris, All the Road Running, heißt die CD, die sie zusammen gemacht haben vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten. Aufgenommen haben sie natürlich schon viel früher. Dann sind sie sogar auf Tour gewesen und dieser CD, der hieß Beachcombing. Es geht weiter mit einer weiteren Dame, Dinah Kurtz heißt sie, US-Amerikanerin. Another Black Feather heißt die CD, eine tolle CD. Und sonst weiß ich nichts über diese Frau. Wie gesagt, der Name ist Dinah Kurtz und die CD heißt Another Black Feather und der Song, den wir hören, der heißt Showdown. Out the big guns, got my best dress on. Shit, I'd forgotten you were charming. You're disarming. Been playing too hard. This is a hard town. and all my old gang is broken down. Somehow I miss them all, though not just now. Will you say I'm fine, how are you? Got you pinned up against a stark raving skyline. It's love, yeah, love just picks me up, then lets me down. Pulled out the big guns, got my new boots on. I'm gonna wear a groove so deep in my mind that everyone coming after me will be moving to my beat. We got green lights down 9th Avenue. We got a nice cold slice of winter moon. We both got torture guards around our hearts. Mine used to break me down too soon. Showdown. Showdown. I've been born. Anne McHugh ist das gewesen. Mehr zu dieser Sängerin nach den Nachrichten. Anne McHugh, eine Australierin, die in Texas lebt.